Kapitel 03. Gottes Verheißung für seine Kinder. In 5. Mose 30,5 steht: Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir immer wieder, dass Gott seinen Kindern nicht nur den Segen verheißen hatte, sondern dass es ihm auch wichtig war, diesen Segen ins Sichtbare zu bringen. Am 18. Januar 2014 hatte ich eine besondere prophetische Begegnung mit Gott. Ich wachte sehr früh am Morgen auf und Gottes Gegenwart war stark wahrnehmbar in meinem Zimmer. Dann sprach Gott, der Vater, für 56 Minuten lang auf eine Art und Weise, dass ich ganz klar seine Stimme hören konnte. Er sprach mit mir über verschiedene Dinge in unterschiedlichen Teilen der Welt. Unter anderem sagte er mir, dass er gerne alle seine Kinder finanziell segnen möchte. Er möchte, dass alle seine Kinder finanziell gesegnet sind, damit das Evangelium in allen Nationen verkündet und sein Reich gebaut werden kann. Und er möchte, dass es nie einen Mangel an Finanzen gibt, der dann die Umsetzung seiner Ziele beeinträchtigen würde. Ich weiß, dass ich jetzt keine Bibelverse zitiere, aber ich nehme dich hinein in eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Sei ganz frei, mein Erlebnis in Frage zu stellen oder anzuzweifeln. Aber für mich war das eine sehr reale Erfahrung. Einer der wahrscheinlich am meisten zitierten Bibelverse zum Thema Gottes Versorgung seiner Kinder steht in 5. Mose 28. Vor einigen Jahrzehnten, als ich gerade errettet war, mochte ich diesen Teil der Bibel überhaupt nicht. Ich war nämlich sehr religiös erzogen worden. Mir wurde erzählt, wie schrecklich es sei, Gott nicht zu gehorchen, und was das für Flüche nach sich ziehen würde. So war es aufgrund dieser Bibelstelle für mich unmöglich, an die Segnungen Gottes zu glauben. Wenn du religiös bist, wie kannst du Gott jemals so völlig im Gehorsam folgen, dass du nicht einmal versagst? In unserer eigenen Stärke haben wir keinerlei Sieg über die Sünde, heute liebe ich diese Schriftstelle, weil ich sie im Licht des neuen Bundes lese. Sie zeigt mir das Herz Gottes und sein Verlangen, mich überfließend zu segnen. Christus hat den Preis bezahlt, damit ich in allen Segnungen Gottes und in seiner Versorgung leben kann. Ich bin befreit vom Fluch des Gesetzes und habe durch Christus alle Segnungen Gottes ererbt. Diese wunderbaren Verheißungen gehören mir, weil Christus das Gesetz erfüllt und es niemals übertreten hat, und ich jetzt, allein aus Glauben, in Christus bin. Schauen wir uns diese wunderbare Verheißung genauer an. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben, auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. 5. Mose 28, 1-3. Vers 2 verheißt uns, dass wir nicht nur alle diese Segnungen empfangen werden, sondern dass sie sogar über uns kommen werden. Wie wunderbar! Du liebst einfach dein Leben mit Jesus, liebst ihn, vertraust ihm und genießt die Wohltaten des neuen Bundes. Und Gott will dich nicht nur segnen, sondern seine Segnungen werden ganz unerwartet und ohne dass du damit gerechnet hast auf dich kommen. Wenn du über diese Verse nachdenkst, wirst du erkennen, dass hier der wahre Wohlstand beschrieben wird. In diesen Versen geht es um den Sieg über den Feind, es geht um den Segen für unsere Kinder, um materiellen Segen und es geht um Bankkonten, die sich im Plus und nicht im Minus bewegen. Aber den besten Teil dieser Verheißung finden wir in Vers 10, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten. Wenn der Segen des Herrn auf uns ist, wird die Welt sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ihr und uns. Die Welt wird sehen, Gott ist mit uns. Wir leben in seiner göttlichen Gunst. Seine Kraft, Liebe und Freundlichkeit schenkt uns Gelingen. Und das macht den Unterschied zwischen ihnen und uns aus. Wenn wir lernen, im Frieden und in seiner übernatürlichen Versorgung zu leben, verherrlichen wir seinen Namen.